nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht an, ja, ja, ja. Nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht an, ja, ja, ja. Nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht an, ja, ja, ja. Nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht an, ja, ja, ja. Nein, wir brauchen uns nicht anstellen. Ja, wir gehen gleich durch, babe. Ich werd zu vieles mit dir anstellen, ja, ja, ja. Bis du denkst, ich wäre durch, babe. Hab ein Tisch reserviert. Hab ein Tisch reserviert, nur für dich, babe. Hab ein Tisch reserviert, ja. Hab ein Tisch reserviert, nur für dich, babe. Ja, yeah. Kein Ding, ich lad dich ein, ja. Komm mit, ich mach dich ein. Babe, du bist meine Eins. Ich mach das nur noch für uns zwei. Nein, nein, das ist kein Traum, ey. Babe, du kannst mir vertrauen, ja. Hast alles, was ich brauch. Ich scheiß auf all die anderen Frauen, ja. Komm, wir fliegen von Club zu Club. Heute Nacht, Babe, bin ich dein Fan. Komm, wir fliegen von Club zu Club. Heute Nacht, Babe, bin ich dein Fan, ja, ja, ja, ja. Nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht lang, ja, ja, ja. Nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht lang, ja, ja, ja. Nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht lang, ja, ja, ja. Nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht lang, ja, ja, ja. Nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht lang, ja, ja, ja. Nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht lang, ja, ja, ja. Nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht lang, ja, ja, ja. Nein, wir haben keinen Anlass, nein. Trotzdem feiern wir die ganze Nacht lang, ja, ja, ja. Hab ein Tisch reserviert. Hab ein Tisch reserviert, nur für dich, man. Hab ein Tisch reserviert, ja. Hab ein Tisch reserviert, nur für dich, man. Hab ein Tisch reserviert, ja. Hab ein Tisch reserviert, nur für dich, man. Hab ein Tisch reserviert, ja. Hab ein Tisch reserviert, nur für dich, man. Nein, wir dürfen uns niemals trennen, nein. Bitte lass mich nicht allein, nein. Nein, wir dürfen uns niemals trennen, nein. Ohne dich kann ich nicht sein, nein. Ich mach das alles nur für uns, ja. Ich hack Attack und mach kein Dinger. Ich hack Attack und mach kein Dinger. Scheiß auf die Groupies und Chicks. Lieb nur für dich, nehme dich mit, ja. Keine kriegt das, was du kriegst, ja. Ohne mich gibt es kein Dich, nein. Ohne dich gibt es kein Mich, nein. Ohne mich gibt es kein Dich, nein. Baby, ohne dich kann ich nicht mehr. Baby, ohne dich kann ich nicht mehr. Baby, ohne dich fällt's mir zu schwer, ja. Baby, ohne dich fällt's mir zu schwer. Baby, ohne dich kann ich nicht mehr. Baby, ohne dich kann ich nicht mehr. Baby, ohne dich fällt's mir zu schwer. Ich mach das alles nur für uns. Ja, ja, nur für uns. Ich mach das alles nur für uns. Ja, nur für uns. Ja, ja, ja.